Unter anderem Bernhard Walter und Karl Kolbinger sind damit vertreten in der Petite Suite von Roland Appel. Thank you. Der Fagottist Karl Kolbinger, dazu Bernhard Walter, Kurt Kalmus und Albrecht Weigler, alle vier spielten Roland Appels Petite Suite, das Auftaktstück zum heutigen Concerto Bavarese auf Bayern 2. Demgleich Appels Episode folgt in der Besetzung Klarinette und Klavier. Hier wird Gerd Starke begleitet von Margarita Höhenrieder. Die Münchner Pianistin Margarita Höhenrieder begleitete Gerd Starke in dieser kurzen Episode für Klarinette und Klavier von Roland Appel. Von der eher übersichtlichen Kammermusik geht es in den folgenden knapp 25 Minuten weiter mit Geistlichem, einer Messe von Wolfram Buchenberg. Max Frey leitet den Madrigalchor der Hochschule für Musik und Theater München sowie ein Ensemble aus zwei Trompeten, zwei Posaunen und Orgel. Thank you.

Das war die Messe für zwei Trompeten, zwei Posaunen, Orgel und gemischten Chor von Wolfram Buchenberg. Max Frei leitete neben dem Madrigalchor der Hochschule für Musik und Theater München ein Instrumentalensemble. Die Trompeter waren Wilfried Prader und Tobias Winbeck. An der Orgel war Wolfgang Hörlin. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Kommen wir nach der in München geborenen Pianistin Margarita Höhenrieder jetzt zu einem weiteren gebürtigen Münchner, dem Organisten, Pädagogen und Komponisten Harald Feller. Er schrieb nicht nur eine Star Wars-Suite für sein Instrument, sondern auch den folgenden Liedzyklus aus den vier Jahreszeiten. Mit Sprüchen aus dem immerwährenden Seelenkalender beginnt der Bariton Andreas Burkhardt mit dem Frühling. Aus den Welten weiten, die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen, die Licht sich eint im Schauen, dann ziehen aus dir selbst weit. Geistes Sein, wenn aus den Welten weiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen, dem Licht sich eint im Schauen, dann ziehen aus dir selbst weit Hülle. Gedanken, Gedanken in die Raumesferne und binden Dumpf und binden Dumpf des Menschen Wesen an des Geistes Sein. Thank you. Ich Schönheitsglanz, zwinget mich aus Seelentiefe. Zwinget mich aus Seelentiefe des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu entbinden, zum Weltenfluge zu entbinden, mich selber zu verlassen, mich selber zu verlassen, vertrauend Glanz, zwinget mich aus Seelentiefe. Zwinget mich aus Seelentiefe des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu Weltenfluge zu entbinden, mich selber zu verlassen, mich selber zu verlassen, vertrauend nur, vertrauend nur, mich suchend in Weltenwärme. uns Offenbarung hingegeben, an Sinnes Offenbarung hingegeben, verlor ich eigen Wesenstrieb, verlor ich eigen Wesenstrieb, Gedankentraum erschien betäubend mir, das Selbst zu rauben, betäubend mir das Selbst zu rauben, Doch weckend nahet schon im Sinnenschein ihr Weltenkenkel, doch weckend nahet schon im Sinnenschein mir Weltendenken. An Sinnes Offenbarung hingegeben, an Sinnes Offenbarung hingegeben, verlor ich eigen Wesenstrieb, verlor ich eigen Wesenstrieb, Gedankentraum erschien betäubend mir, das Selbst zu rauben, betäubend mir das Selbst zu rauben, doch weckend nahet schon im Sinnenschein ihr Weltendenken, doch weckend nahet schon im Sinnenschein ihr Weltendenken. Geschenk im Innern, zu Bergen Geistgeschenk im Innern, zu Bergen Geistgeschenk im Innern, gebietet Strenge mir mein Ahnen, gebietet Strenge mir mein Ahnen, mir mein Ahnen. Das reifend Gottes Gabe, Gottes Gaben in Seelengründen fruchtend, dir selbst ein Früchte bringen. Zu Bergen Geistgeschenk im Geistgeschenk im Innern. Geschenk, Geist geschenkt im Inner, im Inner. Gebietet Strenge mir mein Allen, gebietet Strenge mir mein Allen, mir mein Allen, mir mein Allen. Das reifend Gottes Gabe, das reifend Gottes Gabe, Gottes Gabe in Seelengründen fruchtend, fruchtend, dir selbst heil Früchte bringe, dir selbst heil Früchte. Und schafft aus Seelen Finsternis, und schafft aus Seelen.

Herzens Tiefen dringen. Erregt, ein ahnungsvolles Sehnen, ein ahnungsvolles Sehnen, dass ich mich selbst betrachtend, dass ich mich selbst betrachtend finde, mich selbst betrachtend finde. Sonnengabe, die als Keim in Herzen Stimmung wärmend liegt, die als Keim in Herzen Stimmung wärmend liegt. Als meine Seele, als meine Seele Kräfte trieb. In meines Wesens Tiefen dringen, in meines Wesens Tiefen dringen. Erregt ein ahnungsvolles Sehnen, ein ahnungsvolles Sehnen, dass ich mich selbst betrachtend, dass ich mich selbst betrachtend finde, mich selbst betrachtend finde. Betrachtend finde, als Sonne Sonnengabe, als Sonne Sonnengabe, die als Keim in Herzen Stimmung wärmend liegt, die als Keim in Herzen Stimmung wärmend liegt. Als meine Seele Kräfte trieb, Kräfte trieb, Kräfte das Licht aus Geistes Tiefen, nach außen strebt es sonnenhaft. Das Licht aus Geistes Tiefen, nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet. Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus ihren Trieben, aus ihren Trieben, aus ihren Trieben. Menschenwerke reifen lassen, reifen lassen. des Tiefen, nach außen strieb es sonnenhaft. Das Licht aus Geistes Tiefen, nach außen strieb es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet. Und leuchtet in der Sinne Dunkelheit, um Kräfte zu entbinden. Die Schaffensmächte aus ihren Trieben, aus ihren Trieben, aus ihren Trieben. Menschenwerke reifen lassen, reifen lassen. Alles, alles. alles sein durchdringt. unserem Geistes Offenbarung hingegeben. An Geistes Offenbarung hingegeben, gewinne ich des Weltenwesens Licht, gewinne ich des Weltenwesens Licht, Gedankenkraft, Gedankenkraft, Gedankenkraft. Sie wächst, sich klärend mir mich selbst zu geben und weckend löst sich mir, weckend löst sich mir aus Denkermacht das Selbstgefühl. Stärke mir das schauen, das nur durch Willenskräfte, das nur durch Willenskräfte sich selbst erhalten kann, sich selbst erhalten kann. Andreas Burkhardt und Markus Bellheim, der Bariton und der Pianist, interpretierten die vier Jahreszeiten von Harald Feller. Die Vorlage lieferte der immerwährende Seelenkalender, aus dem jeweils Wochensprüche ausgewählt und vertont wurden. Wieder Geistliches steht auf dem Programm des Concerto Bavarese, gleich mit einer Messe in C von Karl Erhardt, hier mit dem Chor und dem Bläserensemble von St. Nikolaus in Murnau. Thank you. Das waren der Chor und das Bläserensemble von St. Nikolaus in Murnau mit der Messe in C des Augsburger Komponisten und Pädagogen Karl Erhardt.